Der Präsident der Republik Kongo und der Präsident der Republik Aserbaidschan richteten jüngst Glückwunschtelegramme an Marschall Kim Jong-un. Sie beglückwünschten den Genossen Kim Jong-un herzlich zum 68. Gründungstag der DFAK und wünschten dem freundschaftlichen koreanischen Volk Glück und Gedeihen. Dann bezeigten sie Kim Jong-un Hochachtung.